Deutschlandfunk. Rock etc. Derek Trucks ist 26 Jahre alt, aber schon gut 10 Jahre lang als professioneller Musiker unterwegs. Der Gitarrist hat seine eigene Band und, beinahe ebenso wichtig, er ist der Gitarrist in der Allman Brothers Band. Diese legendäre amerikanische Gruppe wurde gegründet, lange bevor Trucks auf die Welt kam und Duane Allman, dessen Funktion er vor ein paar Jahren in der Band übernahm, starb schon 1971. Knut Benzner sprach mit Derek Trucks über dessen eigene Formation und natürlich auch über die Allman Brothers Band, bei der sein Onkel am Schlagzeug sitzt. All right, I like it, still using the cassette. Er möge, sagt er und schaut dabei ein wenig erstaunt auf das Aufnahmegerät vor ihm. Er möge diese alten Kassettenrekorder, diese... aus heutiger Sicht vorsintflutlichen Geräte. That's right. Sollte er etwa altmodisch sein? Wir werden sehen. 26 26. ist Derek Trucks inzwischen und lebt in der Sonne. In Jacksonville, Florida. Im Nordosten Floridas, Jacksonville, Urlaubsgegend, Touristenstrand, kaum mal ein Hurricane. Und nun? Über welche Band sprechen wir zu Beginn? Womit fangen wir an? Mit seiner? Oder mit den Allman Brothers. Trucks zweiter Band, was keine qualitative Abstufung oder wertende Aussage sein soll. Also, womit? Either way, you make the call. Egal, sagt er, das liegt an Ihnen. Ich meine, ich mache die Allman Brothers Auftritte nun seit 6 Jahren. Die sind toll, diese Band hat einen weiten Weg hinter sich während dieser 6 Jahre. Sie bewegt sich dahin, wo sie am Anfang war. Das ist schön. Wo sie am Anfang war. Das ist einige Zeit her, fast 40 Jahre. Diese Geschichte nachzuerzählen, selbst ansatzweise. Wie viel Zeit haben Sie? 3 Tage? Allein die letzten 6 Jahre wären geprägt von einem Todesfall, einem Rausschmiss, einigen Umbesetzungen und so weiter und so fort. Aber Derek Trucks hat mit der Bemerkung, dass sich die Allman Brothers quasi zurückentwickelt haben, und zwar positiv, durchaus recht. Und das lag nicht zuletzt an ihm. Yeah, and me and O'Teal, O'Teal Burbridge, der Bassist der Band, und ich unterhielten uns darüber, als ich in die Band einstieg, die Band wieder dahin zu bringen. Das Gefühl, den Klang, wir wollten uns bewusst bemühen, an die Vergangenheit anzuknüpfen und sie zum Funkeln zu bringen. Das ist uns ganz gut gelungen. Doch was bedeutete das für ihn? A, in einer Band mit solch langer Geschichte zu sein. B, in einer Band zu sein, in der sich die Mitglieder bis aufs Blut bekämpften hier und da. Und C, in einer Band zu sein, in der sein Onkel Butch Trucks einer der beiden Schlagzeuger ist. Nun, erst einmal ehrte es mich, gefragt zu werden, ob ich mitmachen wolle. Ich kannte natürlich ihre Musik, sie hatten mich erlebt, wenn ich ihre Musik hörte. Damit war ich vertraut, so wie ihr Fan. Was ihre Geschichte anging, die Höhen und Tiefen, sie harrten aus und kamen durch. Man kann davon lernen, in welche Situationen ich mit meiner Band kommen könnte und die Fehler, die die Allmans machten, zu vermeiden. Es kommt auf die Perspektive an und dann kann man viel mitnehmen. You try to avoid a lot of the mistakes that they made. So it's, you know, as long as you look at it in the right perspective, there's a lot to be taken from it. Er war 9, 10, 11 Jahre alt und hörte Live at Fillmore East und Eat a Peach, die beiden Doppelalben der Allman Brothers und Derek and the Dominoes. Und dann erzählte er sich mit seinen älteren Bandmitgliedern, 2, 3 Mal so alt wie er, die Dinge, die sie, die Allman Brothers, erlebten. So, it was always fascinating. They lived a pretty crazy life. Faszinierend und ein verrücktes Leben hätten sie wohl gehabt, wie auch immer. Es muss darüber hinaus komisch gewesen sein für ihn, dann Songs zu spielen, die 20, 25 Jahre älter waren als er. Maybe, but you know, being on the road at vielleicht, young age, doch wenn du schon in so frühen Jahren unterwegs bist mit 9 oder 10, all die Musik, die ich spielte, war viel älter als ich. Das macht man so, wenn man traditionelle Musik macht. Sie ist Generationen alt und das ist Teil der Tradition. Die Allman Brothers und der Statesboro Blues. Ein alter Song, immer und immer wieder gespielt. Und hier mit Derek Trucks. Kennt man jemanden durch seine Musik? Ja, vielleicht ja. Man kenne jemanden durch seine Musik, so Derek Trucks. Und es ist klar, wen er meint. Duane Allman, den Slide-Gitarristen dieser Band. Bereits 1971 bei einem Motorradunfall verstorben. Derek Trucks war beeindruckt von dessen Spiel. Yeah, I mean, the slide guitar. Ja, ich meine, seine Slide-Gitarre hat mich gepackt. Duane und Elmo James waren eigentlich die ersten beiden, die ich angrub. Und das war es, woher der frühe Einfluss kam. Dann entfernte ich mich von den beiden. Das ist normal, wenn man dann anderes hört und wenn man wächst als Musiker und schließlich seinen eigenen Klang findet. Den versucht man dann, darauf zu bilden. That's how you grow as a musician and then eventually you find your own sound and you try to build on that. Alten Blues hatten wir gerade, Elmo James. Es gibt einiges und einige, die Derek Trucks immer gerne erwähnt. Soul zum Beispiel oder Sun Ra, also Jazz. Just, you know, the music that moves you and, nur die Musik, die dich bewegt. Ich meine, als Musiker ist es wirklich wichtig, dich einzugraben und zu versuchen, Inspirationen von verschiedenen Orten zu finden, egal ob es indianische Musik ist, Klassik, Gospelmusik, Delta oder Chicago Blues oder die gerade Ausspieler oder Avantgarde oder Rhythm Blues oder Soul, egal woher es kommt. Avantgarde Musik oder R&B, Soul, wherever it comes from. Es ist wichtig zu graben. Es gab so viele großartige Musiker vor deiner Forschungsarbeit und all die großartigen Musiker, denen du über den Weg läufst, klopften irgendwo an oder machten eine musikalische Entdeckung für sich selbst, die sie zu denen machte, die sie waren. Wenn du zuhörst, macht es dir ein wenig klar, warum du das machst. Und je mehr du andere Musik hörst, für mich gilt das auf jeden Fall, desto klarer wird das Bild, was du machen möchtest. The more you listen to different things, for me at least, the clearer the picture is for me. Klänge, menschliche Empfindungen, Wege auf die Leute einzugehen, desto mehr Blickwinkel erschließen sich dir. Es macht das tiefer, was du tust. Just the more angles you hear on that, I think it deepens what you do. So. Somit nie interessiert gewesen an Madonna, aha, Shakira. No, I've been lucky, but I never. I was never bitten with that disease. You know, I've been lucky that that music's never done anything for me, so I can just kind of pay attention to what I feel is the real stuff. Nein, von dieser Krankheit nie angesteckt worden und froh, dass solche Musik ihm nie etwas gegeben hat. Er bringt seiner Musik Aufmerksamkeit entgegen und meint, was er mache, ist das richtige Zeug. Thank you. die Derek Trucks Band, seine Band seit einiger Zeit. Ein anderes Konzept, experimenteller, nicht so bluesorientiert wie die Allmans, nur ein Schlagzeuger, ein Keyboarder. Auch derer hatten die Allmans mal zwei. Wie gesagt, oder besser, wie gefragt, ein anderes Konzept. Yeah, and I think originally the Allman Brothers were. Ja, aber mehr oder weniger haben die Allman Brothers all das auch gemacht und fielen dann in das hinein, was sie wurden. Meine Band basiert definitiv auf Blues und Soul und von dort breiten wir uns nach vielen Seiten aus. Man sollte unterschiedliche Plattformen und andere Gebiete finden, um sich musikalisch zu erkunden und um alles frisch und interessant zu halten. Wir schätzen uns glücklich, die Musik zu spielen, die wir spielen, und ein Publikum zu haben, das uns bei dem, was wir versuchen, folgt. As a group to be able to play the music that we love to play and still have an audience that kind of follows what we're trying to do. So far so good. So weit so gut oder bis hierher ganz okay. Zu fünft sind sie, manchmal zu sechst. Je mehr, umso besser. That's right. Sometimes. Kofi Burbridge, der Keyboarder, Flötist und gelegentliche Sänger der Derek Trucks Band, ist der ältere Bruder von Ote Burbridge, der bereits erwähnte Bassist der Allman Brothers. So a really musical family. Eine Musikfamilie, irgendwie, ja. Sie erinnern sich, Butch Trucks, einer der Schlagzeuger der Allman Brothers, ist Dereks Onkel. Die Derek Trucks Band. Seit 1997 5 CDs. In 2 Wochen erscheint die 6. Songlines heißt sie. Aber 6 CDs in knapp 10 Jahren, nicht viel. A lot of touring between playing with the Allman Brothers in this band. Viel unterwegs, viel mit den Allman Brothers. Der Terminplan spielt ab und an verrückt und, naja, manchmal sind es auch die Verhandlungen mit den Schallplattenfirmen. Eine Schallplattenfirma davon zu überzeugen, sich wieder ins Studio zu setzen, kann schmutzig sein. Und wir hatten einige Umbesetzungen in meiner Band, das ebenfalls. Außerdem verbrachten wir die ersten 3-4 Jahre nur unterwegs, experimentierten, traten auf und machten eben diese Sachen. The first 3 or 4 years on the road with this group, with just a lot of experimentation and just hitting the road hard and doing that thing. Egal wie. Mal war Solomon Burke als Sänger auf den CDs zu hören, mal Ruben Blades, mal Larry McRae. Mal spielten sie Songs von Cannonball Adderley, Bobby Bland, Otis Blackwell, Marvin Gaye, Miles Davis, Sunhouse, Sonny Boy Williamson. Oft 7, 8, 9 Minuten lang. Und live dann 12, 14, 16. At times, yeah. Manchmal ja. Ich meine, das ändert sich Abend für Abend, abhängig davon, wie wir uns fühlen. Aber ja, es gibt Songs, die sich ausdehnen. Das ist die Natur einer improvisierenden Band. Wie eine Jazzgruppe mit einer Rockband-Sensibilität, was die Elektrifizierung und die Lautstärke, mit der die Band spielt, betrifft. With a rock band's sensibility, as far as being electrified and in the volume that the band plays at. Usually a few hours, sometimes more, but around 2 hours. Unsere Konzerte, sagte Derek Trucks eben, dauern ein paar Stunden, manchmal mehr, doch meist so um 2 Stunden. Wie die Konzerte von Government Mule etwa oder halt die der Allman Brothers. Yeah, that seems to be the in the realm that we run in, the bands that we play with, that seems to be about the norm. On a great night it goes longer. Mit denen möchte er sich gerne vergleichen. Diese Länge sei die Norm und es komme auf den Abend an. Der Gitarrist von Government Mule ist gleichzeitig der andere der Allman Brothers, Warren Haynes. Hatten wir schon mal hier auf diesem Sendeplatz. Die Allman Brothers übrigens ebenfalls, zu denen das nebenbei Derek Trucks kam, als Dickie Betts, Gründungsmitglied und Gitarrist, schlussendlich in den Arsch getreten wurde. Was ist ein guter Abend? Von wem hängt der ab? Vom Publikum? Von Ihnen, also von der Band? Wie Sie zum Publikum passen und umgekehrt, von was? Yeah, all of it. The sound of the room. Von all dem. Vom Klang des Raumes, wie gut ein jeder spielt auf der Bühne, wie sehr die Menge mitgeht, von 1 Million Dinge. Das kann man nie voraussagen und nie erzwingen. Es passiert oder es passiert nicht. So einfach ist das und so schwer. Wie viele Menschen seines Alters kennt er? Er ist noch einmal 26. Wie viele Menschen seines Alters also kennt er, denen Roland Kirk, Wayne Shorter, John Coltrane, Skip James und Howlin' Wolf etwas sagt? Ich meine, sie spielen solche Sachen live. Sie kommen vorbei. Ich glaube, durch Bands wie die unsere, die Teil einer Mission ist, nämlich der, das jüngere Publikum zu erziehen und klarzumachen, wer diese Leute sind und wo all die Musik herkommt, macht sie das an. Manchmal langsam, aber hoffentlich mehr und mehr. Er hat, wie all die, deren Namen bisher gefallen sind, für andere gearbeitet. Duane Allman hatte das gemacht und Chuck Leavell, der ehemalige Keyboarder der Allman Brothers, tut es immer noch für die Rolling Stones. Somit auch Trucks Sache. Ja, ich hatte die Gelegenheit, mit vielen guten Leuten aufzunehmen. Angefangen bei The Band über große Blues-Acts, Government Mule und Phil Lesh, die Allman Brothers sowieso. Ich glaube, es ist wichtig, sich in die Situationen anderer zu begeben und zu sehen, wie geschickt man ist. On his records with the ARU, with Phil Lesh, with the Allman Brothers. I think it's important to get in other people's situations and just see how you adapt to it. And the more music je mehr Musik du um dich hast, es stärkt dein Spiel, denn es offenbart dir einen anderen Stil, den du nicht gefunden hättest, ohne mit anderen zu spielen. Von jedem, mit dem du spielst, nimmst du etwas mit, was du zu tun hast oder was du nicht zu tun hast. Du kannst immer etwas lernen. Ja, ich bin froh, auch auf diese Weise CDs gemacht zu haben. You can always learn something. So, yeah, I mean, I've been fortunate to do a lot of records that way. Lernen. Got to do some tracks with Gatemouth Brown and Joe Louis Walker and a track with the band with Levon Helm and Rick Danko, just stuff here and there. Something with Jethro Tull, stuff with on one of the Phil Lesh records. Die Namen haben Sie verstanden? Gatemouth Brown, Joe Louis Walker, Levon Helm, Rick Danko, Jethro Tull. Noch einmal Phil Lesh. Lernen. Trucks, blonde, lange Haare. Kariertes Hemd, Jeans, nicht die Spur eines Bartes, fast blass, ist bescheiden. Die Schule, er erzählte, dass er 19, 11 gewesen sei in seiner allerersten Band. Die Schule hat er nicht versäumt. Nein, zuerst waren es die Wochenenden, an denen wir unterwegs waren. Dann versäumte ich vielleicht mal ein paar Tage. Dann war ich des Sommers unterwegs, aber ich kam durch die Schule. Gleichzeitig auf Tour zu sein, das war ein Jonglieren. Doch wenn du Musik machen willst, die ich machen wollte, wenn du damit zu tun haben willst, dann musst du es so machen. Man kann das nicht auf einer Schule lernen oder auf dem Konservatorium, sondern unterwegs von denen, die es tun. Can't really learn it in a school or conservatory. You have to be out on the road learning it from the people that do it. Er hat also auch ein bisschen vom Leben gelernt. Yeah, it comes with it. Selbstverständlich. Free lessons, not always free, but kostenloser Unterricht, nicht immer. Manchmal muss man zahlen. Oh yeah, you know, you get through living it, but it's, oh ja, durch dieses Leben. Ich meine, ich kann glücklich sein, die Möglichkeiten zu haben, die ich bisher hatte. Persönlich und in meiner eigenen Band. Wir sind seit mehr als 10, 11 Jahren zusammen. Wir waren einiges unterwegs. Wir lebten unterwegs. So wächst eine Band. We've done a lot of gigging on the road, a lot of living on the road. So you know, that's how a band grows. Er hört Hornisten, um Inspirationen für Melodien zu bekommen. Wayne Shorter, John Gilmore, who played with Sun Ra, Lester Young, John Coltrane. There's so many great horn players. Lee Morgan, Clifford Brown. I mean, you could go for days. Almost anything recorded on Blue Note from the late 50s to the mid 60s. There was just so many great records. So. That whole family of musicians, from the rhythm sections, you know, Tony Williams, Billy Higgins, just that whole group, that whole time period of music is really fascinating to me. Just a lot of creativity coming out, a lot of great players, a lot of interaction, a lot of exchange of ideas. You know, that doesn't happen very often, and especially this day and age, it doesn't happen. That was a very unique time for music. Alles von dem Label Blue Note, was von den späten 50ern bis Mitte der 60er erschienen ist. Diese Periode, diese Zeit, die Kreativität, die Interaktion und der Austausch, eine außergewöhnliche Zeit. Und er hört Sänger, um Inspirationen für Melodien zu bekommen. Otis Redding, Donny Hathaway, Stevie Wonder, Ray Charles, you know, that realm of vocalist. Die schwarzen Soul-Sänger, bessere gibt es nicht. Lassen Sie sich das von einem Nichtsänger wie Derek Trucks gesagt sein. Vielen Dank. Thank you, man. I appreciate it. Und während er das sagt, steht er auf und ist schon so gut wie weg. Das war Rock etc. mit einer Sendung über den amerikanischen Gitarristen Derek Trucks von Knut Benzner.